Sprecht über die Mafia. Wenn man in der 'Ndrangheta aufwächst, weiß man nicht, wie man mit den Strafverfolgungsbehörden redet, sagt Luigi. Es herrscht die Omerta, das Schweigegelübde. Es sind deine Gegner, mit ihnen redest du nicht. Zunächst wollte Luigi auch keine Aussagen bei der Polizei machen. Er hatte beschlossen, sich nur nicht mehr kriminell für seinen Clan zu betätigen und hatte dies den entsprechenden Leuten damals im Jahr 2005 auch mitgeteilt. Ich konnte das tun, weil ich aus einer wichtigen Familie komme. Kein Familienmitglied hätte mich deswegen angefasst. Sie sind maximal angegriffen für 2 oder 3 Monate. Auch niemand Außenstehendes hätte deshalb einen Krieg gegen uns begonnen, berichtet Luigi. Heute sei es sogar noch einfacher, sich krimineller Akte zu enthalten, als bei ihm damals. Erst nach vielen Monaten entschied sich Luigi, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. Es war der weitreichendste Entschluss seines Lebens, denn dass er Mitglied der 'Ndrangheta würde, hatten andere für ihn beschlossen. Wer aus einer alteingesessenen 'Ndrangheta-Familie stammt, braucht nicht einmal das Aufnahmeritual hinter sich zu bringen, muss keinen Blutstropfen auf ein Heiligenbildchen mit dem Finger pressen und muss nicht das Bildchen auf der Handfläche anzünden. Er wird einfach qua Abstimmung Mitglied. Der Weg heraus nun war sein Entschluss und er erwies sich als schwierig. Der Vater von einem sehr guten Freund von mir leitete früher die Staatsanwaltschaft in Crotone. Wir spielten zusammen Schach. Ich habe ihn also zu einer Partie eingeladen. »Hör zu, Stefano«, habe ich zu ihm gesagt, »ich muss dir etwas gestehen, das niemand wissen darf. Kann ich dir vertrauen?« Luigi berichtete seinem Freund, dass er sich vor einigen Monaten von seiner Familie gelöst habe und dass er jetzt einen weiteren Schritt tun möchte. Die Wörter kosteten ihn Überwindung. »Ich möchte mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Wie geht das? Wie ist das Prozedere? Kannst du deinen Vater fragen? Und was sind die Folgen davon?« Er schärfte seinem Freund ein, mit ja niemandem darüber zu reden. Bald gab Luigis Freund die von seinem Vater erhaltenen Hinweise weiter. Der Vater war bereit zu einem geheimen Treffen. Auf der Questur, also dem Polizeipräsidium, bestätigte Luigi dann seinen Willen, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten, doch damit fingen die Probleme an. Ein Teil der Familie habe seinen Entschluss sogar mitgetragen, sagte er an einer Vernehmung. Und der andere Teil? Ließ ihm einen Boten schicken, wie Luigi zu Protokoll gab. »Tonino Vrenna und der Rest der Familie, gemeinsam mit Raffaele und Gianni Vrenna, lässt dir ausrichten, wenn wir dir Frau und Kinder töten, was machst du dann? Kooperierst du dann immer noch mit den Ermittlern?« »Ich habe auf verschiedenen Wegen versucht, Raffaele Vrenna zu kontaktieren, um ihn zu dieser Angelegenheit zu befragen, erhielt jedoch keine Antwort. Sich nicht weiter kriminell zu betätigen, beinhaltet keinen Verrat. Die wirklich hohe Hürde liegt dagegen hier, die eigene Familie mit Aussagen zu belasten, Freunde zu beschuldigen, geliebte Menschen ins Gefängnis zu bringen. Das ist nicht nur emotional schwierig, es bringt einen in Lebensgefahr. Der Kodex der 'Ndrangheta verbietet es, mit Ermittlern zu sprechen, falls man nicht zu denjenigen Mitgliedern gehört, die mit einer bestimmten Befähigung versehen werden und danach mit dem Platzett der Organisation mit Polizistinnen und Polizisten und Leuten von der Staatsanwaltschaft sprechen dürfen. Dann aber natürlich nur im Sinne der 'Ndrangheta. So können etwa untergeordnete Mitglieder verraten oder entfernt werden, wenn es der Organisation dienlich ist. »Ich schaffte es nicht, sofort Aussagen zu machen«, sagt Luigi. »Etwas sperrte sich in mir. Es gelang mir einfach nicht. Ich konnte nicht einfach Namen nennen.« »Du bist indoktriniert als Mann der Omerta. Ich hatte Morde in Auftrag gegeben. Natürlich kannte ich die Namen der Täter. Aber Verbündete zu verraten ist ein Stück weit, wie wenn du dich selbst tötest. In gewisser Weise ein Selbstmord. Mit meinem ersten Vernehmungsprotokoll begann der Tod meiner eigenen vorherigen Existenz als Mafioso.« Über die 'Ndrangheta ist oft zu lesen, dass es kaum Kronzeugen gebe, weil die Familienbande innerhalb des Clans so stark seien und die Organisation schützen. Es ist zwar zutreffend, dass Verwandtschaft ein wichtiges Instrument für die 'Ndrangheta ist und es immer wieder arrangierte Hochzeiten gibt, mit dem Ziel, die Struktur durch gegenseitige Verbindungen zu stärken. Wahr ist aber auch, dass es eine Vielzahl von Kronzeugen gibt, die wie Luigi Bonaventura gegen die Organisation aussagen. Auch wenn kaum einer über so viele Jahre und mit so vielen Staatsanwaltschaften kooperiert, wie Luigi das tut. Die ersten Vernehmungen erfolgen bei ihm zu Hause. Der Vater seines Freundes, der Staatsanwalt Giovanni Staglione, schickte ihm im April 2006 die DIA ins Haus, die Direzione Investigativa Antimafia. Die DIA ist eine Antimafia-Ermittlungsgruppe, die aus den drei Polizeien, Carabinieri, Polizia di Stato und Guardia di Finanza besteht und Niederlassungen in ganz Italien hat. Die Einheit wird unter anderem beauftragt, wenn Unternehmen auf Mafia-Infiltrationen überprüft werden sollen. Der Questor hatte die Durchsuchung beauftragt, eine fingierte Durchsuchung, die nur ein Vorwand für den Besuch von Ermittlern sein sollte. Gegen Luigi liefen zu dem Zeitpunkt keine Ermittlungen, die Ermittler hatten auch keine Hinweise in der Hand. Im September 2006 gab er zwar Informationen über ein Waffenlager der 'Ndrangheta-Preis, Gewehre, Pistolen, etwas Dynamit sei auch dabei gewesen. Waffen, die gegen ihn, den Verräter aus Sicht der Mafia-Kumpane, hätten verwendet werden können. Ein Aussageprotokoll unterzeichnete er aber immer noch nicht, soweit war er nicht. Außerdem raunten manche in Crotone, er wechselte die Seiten und Luigi musste in Betracht ziehen, dass es ein Leck bei der Polizei gebe, dass manche korrupt seien. Es kam mir schräg vor, mit den Leuten zusammenarbeiten zu müssen, gegen die ich eigentlich aussagen müsste. Luigi stand unter großem Druck. Auf der einen Seite sein Weg heraus aus der 'Ndrangheta, auf der anderen Seite sein Vater, der ihm nach dem Leben trachtete. Eines Tages stand er vor seinem Haus, unter dem Balkon, zog seine Waffe und schoss auf seinen Sohn, bis die Pistole blockierte. Luigi wehrte sich, ein Schuss, ein Treffer am Bein. Es war Notwehr, doch bis das auch ein Gericht so befand, sperrte man Luigi ins Gefängnis. Luigi ist überzeugt, sie hätten ihn auch zu seinem Schutz inhaftiert. Die Zeit habe ihm gut getan, er sei etwas zur Ruhe gekommen, habe nachdenken können. Zweimal bekam Luigi im Gefängnis Besuch von einem jungen Staatsanwalt, Pierpaolo Bruni. Sie hatten ein paar Freunde gemeinsam, Luigi kannte ihn vom Sehen. Das erste Mal wollte ich ihm nicht begegnen, ich gab ihm nicht die Hand, ich wollte ihn nicht sehen. Ich wusste, dass wenn ich mit ihm spreche und ihm die Hand gebe, dass ich dieses Versprechen dann auch halte. Beim zweiten Mal sagte ich mir, sprich wenigstens mit ihm. Ich grüßte ihn, guten Tag, wie geht es Ihnen? Er sagte, ich weiß, dass Sie mit den Behörden kooperieren wollen, machen wir diesen Schritt oder machen wir ihn nicht? Dass ich den Schritt erwäge, war ja bereits seit mehr als einem Jahr im Gespräch. Luigi hielt immer Rücksprache mit Paola. Erst hatte er ihr ein paar kleine Dinge gestanden, klassische Salamitaktik. Sagte ihr, dass er sich von der Familie lösen wolle. Er hatte ihr erklärt, dass er für die Familie nur eine Randfigur sei. Peu à peu brachte er ihr bei, dass das nicht stimmte, sondern er der Boss war. 2 Monate unterhielten sie sich. »Okay, der Moment ist gekommen. Wann machst du den Schritt?« habe Paola gesagt. »Er wolle noch darüber nachdenken«, sagte Luigi. »Ich will den Schritt in Ruhe tun. Ich will ihn gut vorbereiten.« Und sie sagte, »Wann machst du den Schritt endlich?« So verliefen unsere Gespräche. Paola war im Vertrauen auf staatliche Institutionen aufgewachsen, in einer sauberen Welt. Sie sagte zu ihrem Mann, »Wenn du diese Dinge verbrochen hast, dann musst du auch zur Abhilfe beitragen.« Es genügte nicht, sich von der Familie loszusagen. Am 26. Februar 2007 setzte Luigi seine Unterschrift unter sein erstes Vernehmungsprotokoll. Er verfiel danach in eine Depression. 3,5 Jahre hielt sie seine Gedanken im Griff. Sogar eine Selbsttötung mit Tabletten versuchte er, doch Paola fand ihn rechtzeitig. »Die Kinder kapierten nicht, was los war. Sie waren ja noch klein«, sagt Luigi, »aber sie verstanden, dass es sich um etwas Gravierendes handelte.« Am 6. Mai 2008 unterzeichnete Luigi den Vertrag und war fortan offiziell Kronzeuge. Vor 17 Staatsanwaltschaften hat er seitdem Aussagen gemacht, darunter 2 Deutsche. Pierpaolo Bruni, seinen ersten Staatsanwalt, lobt er noch heute. Obwohl er damals wenig Erfahrung hatte, sei er bestens präpariert gewesen. Bruni sei wenige Jahre jünger als Luigi, beide kommen sie aus Crotone. Sonst aber unterscheiden sie sich deutlich. Bruni studierte, wählte die Karriere als Staatsanwalt, Bonaventura ging von der Schule ab und wurde Mafioso. Wo Luigi den Kamm durch volles Haar ziehen kann, ist bei Bruni kaum etwas übrig. Luigi, der Getriebene, Aufgekratzte und Bruni, der sich stets seine unaufgeregte Art bewahrt, selbst wenn er unter großem Druck und Morddrohungen steht. Luigi schätzte Bruni als integer ein und vertraute ihm, und ohne Vertrauen ist dieser Schritt kaum möglich. Nur wenn das nötige Sicherheitsgefühl da ist, können Kronzeugen Einblick in abgeschottete Bereiche liefern. Sie können dann geheime Strukturen beschreiben, Täter benennen, Unterstützer ans Licht zerren, kooperierende Unternehmen, Politiker, die dank Mafiosi ins Amt kamen, korrupte Beamte in der Justiz. Das macht sie für die Strafverfolgung so wertvoll. Wer seine Unterschrift unter den Kronzeugenvertrag setzt, verpflichtet sich, binnen 6 Monaten in unzähligen Vernehmungen den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten alles zu berichten, was er weiß. Natürlich darf er oder sie fortan keine Straftaten begehen und muss die neue Identität geheim halten. Umgekehrt verpflichtet sich der italienische Staat zur Zahlung verschiedener anfallender Kosten sowie einer sozialen Reintegration des Kronzeugen, etwa mit der Bereitstellung eines Arbeitsplatzes. Jahre nach seiner Unterschrift pochte Luigi darauf, dass der italienische Staat dieser Verpflichtung endlich nachkomme. Er hatte keinen Arbeitsplatz, saß in der Wohnung fest, ein verfeindeter Clan hatte ihn aufgespürt und ihm eine Botschaft zukommen lassen, gegenüber wohnte jemand, der ihn beobachtete. Seine intern vorgebrachten Forderungen liefen ins Leere, also beschloss Luigi in seiner Not, gegen den Vertrag zu verstoßen und Kontakt zu Medien aufzunehmen. Unsere Begegnungen haben mich natürlich emotional gefordert. Sie forderten mich aber auch inhaltlich. Luigi sprach schnell. Manchmal vergaß er, dass ich kein Muttersprachler war und verschluckte Silben. Dazu kam, dass er jede Menge Wörter benutzte, die ihm geläufig waren, mir aber nicht. Triquartino etwa, frei übersetzt Dreiviertler, Crociata, Picciotto. Allesamt Begriffe der 'Ndrangheta, deren Bedeutung ich erst kennenlernen musste. Es sind eine Art Dienstgrade der Organisation. Tiefgehend waren unsere Gespräche immer, interessant für mich, aufschlussreich. Und natürlich bedrückte mich angesichts der immer wieder geäußerten Bitte, seine Familie zu retten, dass ich nichts tun konnte. Doch wer kann einem besser Informationen geben als jemand, der noch vor wenigen Jahren als Boss in der Organisation fungierte, noch dazu eines wichtigen Clans? Deswegen sind Insider, die zu Aussteigern werden, so wichtig, auch für uns Medienleute. Man muss es ganz klar sagen, ihnen verdanken wir einen guten Teil des Wissens über die 'Ndrangheta und andere italienische Mafia-Organisationen. Es gibt leider viele Beispiele von Kronzeugen, die dafür mit ihrem Leben bezahlt haben. Angefangen bei Leonardo Vitale, der als einer der ersten Kronzeugen überhaupt gilt. Vitale, Mitglied eines kleinen Clans der Cosa Nostra in der Nähe von Palermo, kam 1973 auf eine Polizeiwache in Palermo, sagte, er wolle ein neues Leben beginnen und bezichtigte sich selbst zunächst 2 Morde. Dann packte er aus und berichtete über die Struktur der Clans, nannte die Namen der großen Bosse: Salvatore Rina, Vito Ciancimino, Bernardo Provenzano, und belastete viele Kumpane. Ein Mafioso, der die Omerta verletzte, das Schweigegelübde, das war damals unvorstellbar. 40 Festnahmen folgten. Aus Leonardo Vitales neuem Leben wurde jedoch nichts. Man hat ihn im Gefängnis für verrückt erklärt und in eine Irrenanstalt eingewiesen. Die Männer, die aufgrund seiner Aussagen angeklagt wurden, kamen alle frei, außer sein Onkel und er selbst. Erst 1984 wurde Vitale aus der Psychiatrie entlassen. 2 Monate später erschoss ihn ein bis heute nicht identifizierter Mann an der Seite seiner Mutter. Sie kamen gerade aus der Kirche. Seine Anschuldigungen erwiesen sich später alle als zutreffend. Bei unseren Treffen kommt Luigi immer wieder auf Lea Garofalo zu sprechen, einer Kronzeugin, die mit ihrem Ex-Partner in eine Falle gelockt, ermordet und in Säure aufgelöst wurde. Auch das Schicksal von Santo Di Matteo hat Luigi vor Augen, wenn er mit mir spricht. Der Mann, ein Mafioso aus dem Umland von Palermo, hatte wie Luigi mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiert. Daraufhin entführte die Cosa Nostra seinen 12 Jahre alten Sohn, um ihn dazu zu zwingen, in Vernehmungen den Mund zu halten. 779 Tage lang wurde der Bub festgehalten. Kurz bevor er 15 Jahre alt geworden wäre, gab der Mafiaboss Giovanni Brusca den Befehl, ihn zu ermorden. Seine Leiche wurde in Säure aufgelöst. Welche Qualen für den Jungen und seine Eltern! Santo Di Matteo half mit seinen Aussagen, den Mord auf Giovanni Falcone zu rekonstruieren. Mit ihm stieg auch ein anderer Mafioso aus, dessen Vater wurde erhängt aufgefunden. Auch in jüngster Zeit wurden Kronzeugen ermordet. An Weihnachten 2018 erschossen 2 Killer Marcello Prozese den Bruder des 'Ndrangheta-Kronzeugen Girolamo Prozese. Dieser hatte vor seinem Ausstieg auf den Boss des Clans geschossen. Luigi berichtete mir auch von Giovanni Majorano, einem Kronzeugen der Sacra Corona Unita, der immenses Leid erfuhr. Seine Frau und die 14 Jahre alte Tochter wurden ermordet. Kronzeugen riskieren also viel. Doch sie tragen mit ihren Aussagen dazu bei, dass in italienischen Gerichtsverfahren und damit öffentlich Mafia-Aktivitäten aufgearbeitet werden. Da die Urteilsbegründungen in Italien viel ausführlicher sind als in Deutschland, tragen Richterinnen und Richter zur Beschreibung der italienischen organisierten Kriminalität IOK bei und helfen auch uns Medienschaffenden mit ihren Ausführungen. Da zudem Haftbefehle und andere Ermittlungsakten in Italien halb öffentlich sind und bis vor einer Gesetzesänderung vor kurzem sehr breit zirkulierten und somit die Presseberichterstattung bedeutend anschoben, haben wir in Italien einen sehr viel detaillierteren und genaueren Blick auf Mafia-Aktivitäten als hierzulande. Kronzeugen sind sich ihrer Rolle dabei sehr wohl bewusst. Es gibt kaum einen, der nicht gerade deshalb immer wieder seine Glaubwürdigkeit betont. Sie ist das Kapital der Kronzeugen. Auch Luigi zeigte mir einmal ein Dokument eines Staatsanwalts, in dem er als äußerst glaubwürdig beschrieben wurde. Bei einem meiner ersten Besuche führte Luigi mir die Tirata vor, ein antikes Initiationsritual der 'Ndrangheta. »Das hast du noch in keinem Buch gelesen«, sagte er stolz und bot Paola, ihm eine Jacke, ein Messer und etwas Klebeband zu bringen. Ich wunderte mich, wie man damit ein Initiationsritual gestaltet. Luigi hat dann die Jacke genommen, sie sich um den Ärmel gewickelt und mit Klebeband fixiert, das Messer in der Hand. Dann hat er angefangen, Sprüche auszustoßen, rituellen Gesängen gleich, immer schneller das Staccato, immer wieder Honorata Societa, ehrenwerte Gesellschaft und Blut, Blut, Blut, fast schon wie besessen, mit weiten Pupillen hat er die Luft zerschnitten, hat durch den Raum hindurch und in sein altes Leben geschaut. Er hat mich fürchten und schaudern lassen. Diese seine Vergangenheit war noch lange keine Vergangenheit, sie war von ihm nur mühsam mit einer dünnen Schicht neuen Lebens bedeckt worden. Sein Opa hatte nur mit Messern gekämpft, berichtete Luigi später, jetzt wieder am Esszimmertisch sitzend. Wenn jemand die Pistole auf ihn gerichtet habe, hätte er diesen aufgefordert, ehrenhaft zu kämpfen. Zu jener Zeit, einer Zeit, die lange zurückliegt, verkaufte die Mafia noch keine Drogen und tötete keine Kinder. Es gab einen Ehrenkodex, der die Clans aber nicht davon abhielt, zu rauben, zu betrügen und zu erpressen. Vielleicht war die Gesellschaft zu dieser Zeit dennoch ein kleines Stück weit ehrenwert. Vielleicht. Ich hatte damals kaum eine Ahnung von all dem. Gemeinhin interessieren uns greifbare Dinge, Morde, Drogenhandel, Geldflüsse eventuell auch. Aber Hierarchien in der 'Ndrangheta oder die sogenannten Dotti? Nie gehört. Ich war Luigi daher dankbar, dass er sich viel Zeit für mich nahm. Manchmal benutzte er Wörter, die mir nichts sagten, 'Ndrangheta-Begriffe eben. Ich gewöhnte mir an, seinen Wortfluss dann zu unterbrechen. »Luigi, was ist ein Trecatista?« Er entschuldigte sich dann und erklärte es mir. So bildete sich mit der Zeit ein Verständnis dessen, was 'Ndrangheta ist. Dazu interviewte ich im Laufe der Jahre zahlreiche Staatsanwälte, las Bücher von Nicola Crateri und Antonio Nicasio, von Roberto Saviano, von Enzo Ciconte, von Petra Reschi und Unmengen an Zeitungsartikeln und vor allem immer wieder Ermittlungsakten.